Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Loschwitz, 17. September 1788. Dass die Kunzin tot ist, weißt du vielleicht schon. Er ist gleich nach ihrem Begräbnis mit Göschen nach Weimar gereist und vielleicht haben sie dich auch besucht. Ihre Krankheit war ein heftiges Nervenfieber und man hatte schon gute Hoffnung, als ein Schlag dazu kam. M. und D. sind sehr durch diesen Todesfall erschüttert worden. Was ich von der Kunzin hielt, weißt du, doch ärgern mich viele Umstände, die ihre Gesundheit nach und nach zerstört haben. Seine albernen Launen, sein Mangel an Delikatesse in ökonomischen Dingen, seine Liebeleien und seine Prätensionen, das alles sich nach seinem Wink schmiegen sollte, haben ihr das Leben sehr sauer gemacht und gewiss zum Teil ihrem Körper geschadet. Freilich nahm sie diese Dinge viel zu tragisch und wusste ihn nicht zu behandeln, da er wirklich gute Anlagen hat. Aber sie hatte doch ein besser Schicksal verdient. Er hat von der Natur mehr Gehalt empfangen als sie. Was sie schätzbar machte, war künstliche Ausbildung. Sie hatte an sich gearbeitet und eine gewisse Festigkeit des Charakters erlangt, die immer Achtung verdiente. Bei einem Scheine von Verfeinerung erwartete man oft zu viel von ihr und ärgerte sich, wenn man weniger Delikatesse, Geschmack und Grazie bei ihr fand, als man voraussetzte. Was sie von diesen Vorzügen besaß, schien nicht Folge eigener Entwicklung, sondern Produkt der Lektüre, nachgeahmte Blumen. Ich lebe jetzt viel auf dem Weinberge und erhole mich täglich mehr. Künftige Woche gehe ich wieder in die Session. Das Arbeiten macht mir Freude und ich habe eine Methode ausgefunden, meine alten Papiere zu benutzen und mich im Stil zu üben. Ich suche die brauchbaren Ideen, die ich nur mit einzelnen Worten angedeutet habe, heraus und setze sie in einem verständlichen Vortrage auf, indem ich sie unter gewisse Rubriken bringe. Zugleich suche ich dem Stil so viel Lebhaftigkeit und Nachdruck zu geben als möglich, ohne mich doch durch Feilen aufzuhalten. Ich habe mit den Ideen über die Kultur. Das Übrige fehlt.